gab vor vielen Jahren mal eine Schenke, wo das eine und andere Glas wir nahmen, der vielen lachen Stunden ich gedenke und große Dinge, die wir dort fast getan. Das war eine Zeit, mein Freund, sie schien uns ohne End. Wir tanzten singend auf ewig und ein Tag. Wir lebten unser Leben, würden uns nie ergeben, denn wir waren jung, taten nur, was uns lag. La la la la la la la la la la. Vergingen die Jahre, wenn ich's bedenke. Verlor naive Ansicht irgendwann. Sehen wir per Zufall uns mal in der Schenke. Lächeln wir zu uns und singen da. Das war eine Zeit, mein Freund, sie schien uns ohne End. Tanzten singend auf ewig und ein Tag. Wir lebten unser Leben, würden uns nie ergeben, denn wir waren jung, taten nur, was uns lag. La la la la la la la la la la. Abend stand ich vor der Schenke. Nichts sah da noch aus, wie's einst mal war. In dem Fenster sah ich eine Spiegelung. Ah, wirklich ich denn das, was ich da sah? Das war eine Zeit, mein Freund, die schien uns ohne End. Wir tanzten singend auf ewig und ein Tag. Wir lebten unser Leben, würden uns nie ergeben, denn wir waren jung, taten nur, was uns lag. La la la la la la la la la la. Das alter Freund wird weiser uns nicht machen. Im Herzen unsere Träume wir bewahren. Das war eine Zeit, mein Freund, sie schien uns ohne End. Wir tanzten singend auf ewig und ein Tag. Wir lebten ohne jung, taten nur, was uns lag.